Neben der Veena und dem Ridangam gibt es ein weiteres für die südindische karnatische Musik typisches Instrument. Es ist das große indische Doppelrohrblasinstrument, das Nadaswaram. Es wird in den Tempeln Südindiens gemeinsam mit der Tempeltrommel Tawil gespielt. Das konisch gebohrte Holzblasinstrument ist in S oder D gestimmt und verfügt über 7 Grifflöcher. Mittels Veränderung des Lippendrucks und genauer Tonvorstellung können alle erdenklichen Tonleitern, alle Skalen der Ragas gespielt werden. Deutende Virtuosen sind Sheikh Shinamolana, Sethuraman und Jai Shankar. Auch in Europa wurde das Instrument durch den großen Jazzmusiker Charlie Mariano bekannt. Das nun folgende Beispiel stellt uns Rachna, eine der wenigen Frauen auf dem Ridangam, als Begleitung der Brüder Kasim und Babu vor. Dieses Nadaswaram-Duett stammt aus einer berühmten Musikerfamilie. Der Großvater war kein geringerer als Sheikh Shina Maulana Saab, der große Spieler auf dem Nadaswaram. Die folgende Aufnahme stammt aus dem Sri Shiva Vishnu Tempel vom 7. April 2006. Thank you. Das Hörballspiel der heutigen Sendung war das Nadasvaram-Duo, die Brüder Kasim und Babu, begleitet von der jungen Rachna auf dem Ridangam. Es war eine Aufnahme aus dem Jahre 2006 im Sri Shiva Vishnu Tempel. Das war IMC Intermeet Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung 1000-mal Ragam, die Beziehung zwischen der nord- und südindischen Klassik, Teil 1 gefallen. Sie hörten Beispiele der südindischen Ragas, den Ragams auf der Vina, dem Ridangam, im Gesangsstil Kriti, auf dem Nadaswaram und der Violine.